Before we begin, I had a chance to speak at the missions night in Baltimore. Bevor ich anfange, noch etwas. Ich hatte die Möglichkeit, bei der Missionsnacht, also Missionsabend, zu sprechen in Baltimore. I would like to preach that message today in a fuller sense. Und ich würde gerne diese Botschaft heute predigen, aber in noch größerem Umfang. So, with that, let's pray. Mit dem in Gedanken beten wir. Father in heaven, thank you this morning. Vater im Himmel, danke heute for your word. Für dein Wort. And thank you that you use frail people. Und danke, dass du schwache Leute verwendest. Human beings. Menschen. As David once said. So wie es David einmal sagte. What is a man? Was ist der Mensch? That you are mindful of him. Dass du an ihn denkst. Thank you that your strength is perfected in weakness. Und danke, dass deine Stärke in unserer Schwäche vollkommen ist. We thank you for your word this morning. Wir danken dir für dein Wort heute. Speak to us, sprich Father, zu uns, Gott. Through your spirit, durch deinen Geist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, I would like you to turn to 2 Corinthians 13. Ich möchte, dass ihr zum 2. Korinther 13 geht. As I mentioned in Baltimore, so wie ich es in Baltimore schon erwähnt habe, on missions night, in dieser Missionsnacht, about 12 years ago, Pastor Wurmbrand was here in Vienna. Vor 12 Jahren war Pastor Wurmbrand hier in Wien. How many people know Pastor Richard Wurmbrand? Wie viele von euch kennen den Wurmbrand, den Richard Wurmbrand? He was in a Romanian prison for 14 years. Er war in rumänischen Gefängnissen 14 Jahre lang eingesperrt. He was tortured. Er wurde dort gequält. Unbelievably. Unglaublich. He has scars. He had scars all through his body. Er hat überall auf seinem Körper diese Narben. He was beaten so many times on the bottom of his feet. Er wurde so oft auf seine Fußsohlen geschlagen. That he suffered pain in his feet till the day he died. So dass er Schmerzen hatte mit seinen Füßen bis an sein Lebensende. He was recorded as a living martyr. Von ihm wird berichtet wie von einem lebendigen Märtyrer. And he wrote the book Tortured for Christ. Und er hat dieses Buch geschrieben, gegeißelt für Christus. He was tortured in so many different ways that he said he could not even mention many of them in his book. Er sagt, dass er auf so vielfältige Weise gegeißelt wurde, dass er das gar nicht erwähnen kann, alles, wie es geschah in seinem Buch. For example, one way was they made him stand in a box. Zum Beispiel eine Art und Weise dieser Geißelungen war, sie haben ihn da in eine Schachtel gesteckt. About 2 inches shorter than he was. Und circa so um 2 inches kürzer, also kleiner als er eigentlich Körpergröße hat. So that his knees were bent. So dass er dauernd die Knie beugen musste. And then on all sides of the box they drove in these sharp nails. Und von allen Seiten dieser Schachtel stießen sie mit scharfen Nägeln hindurch. And he would have to stand in that box for a week. Und er musste circa eine Woche in dieser Schachtel verbringen. And any time he leaned against, in any way tried to lean against the side, the nails would go right into him. Und jedes Mal, wenn er versuchte, sich irgendwie anzulehnen an der Wand, dann spürte er diese Nägel und sie drangen in sein Fleisch. My wife and I had a chance to sit down and speak with him. Meine Frau und ich hatten Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. In a garden. In einem Garten. We were invited by the host family. Wir wurden eingeladen von seiner Gastfamilie, when he was here the last time to speak. Als er letztes Mal hier war, um hier zu sprechen. And as we were walking into the garden, wie wir da in diesen Garten hineingehen, he saw us from the side, his corner of his eye. Er sieht uns so aus dem Augenwinkel heraus. And he had white hair, er hatte weißes Haar, very frail, sehr fragil. And he turned and said, with a smile, und er hat sich umgewandt zu uns und hat mit einem Lächeln gesagt, come here, children. Kommt her, Kinder, and sit with me. Und setzt euch zu mir. So as we sat with him, he asked me this question. Und wie wir da bei ihm saßen, stellte er mir folgende Frage. He said, "What do you do?" Er hat mich gefragt, was machst du? And I said, "We're missionaries." Ich habe gesagt, wir sind Missionare. And he smiled. Und er hat gelächelt. And he said, und hat gesagt, "Don't just be a missionary." Sei nicht bloß nur ein Missionar. But be an extraordinary missionary. Sondern sei ein außergewöhnlicher Missionar. And I never forgot those words. Und ich habe diese Worte niemals vergessen. And that's my message this morning. Und das ist meine Botschaft heute. What does it take to be an extraordinary missionary? Was bedeutet es, ein außergewöhnlicher Missionar zu sein? An extraordinary Christian. Ein außergewöhnlicher Christ. What does it take? Was bedeutet das? What does it take for an ordinary person like you and me? Was braucht es für einen normalen Menschen so wie du und ich es? To live a life that is fruitful. Ein Leben zu leben, das Frucht trägt. That is powerful. Das Kraft hat. And the answer is this. Und die Antwort ist folgende. It takes a story. Es braucht eine Geschichte. An extraordinary story makes an ordinary person an extraordinary person. Eine außergewöhnliche Geschichte macht aus einem gewöhnlichen Menschen einen außergewöhnlichen Menschen. All of us have read Reader's Digest. Alle von uns haben in Reader's Digest gelesen. We all read the amazing stories that they find somewhere. Wir haben all diese außergewöhnlichen und erstaunlichen Geschichten gelesen, die sie da schreiben. We all know about how news reporters look for the story. Wir wissen alle, wie die Reporter nach solchen Geschichten Ausschau halten. But God wants every single one of us to have our own story. Aber Gott möchte, dass jeder einzelne von uns seine eigene Geschichte hat. This is what makes the difference in our lives. Und das macht den Unterschied aus in unserem Leben. I want to show you a picture. Ich möchte euch ein Bild zeigen of what I looked like when I was 16 years old. Wie ich ausgesehen habe, als ich 16 Jahre alt war. I was not saved. Ich war nicht errettet. But I want you to look at my eyes. Ich möchte, dass ihr auf meine Augen blickt. These are Christless eyes. Das sind Augen ohne Christus. These are eyes without hope. Das sind Augen ohne Hoffnung. These are eyes of a bitter young man. Das sind Augen eines verbitterten jungen Menschen. Who never told one person, der auch nur nicht einem Menschen, I love you, jemals gesagt hat, ich liebe dich. Who prided himself, der stolz war, in never saying the words, I love you. Und zwar stolz darin, dass er niemals diese Worte aussprach. Ich liebe dich. I never heard them. Ich habe sie niemals gehört. I never said them. Ich habe sie niemals gesagt. I saw a life of no purpose. Ich habe ein Leben vor mir gehabt ohne Absicht und Zweck. And about a year and a half later, ein halbes Jahr danach, I received Christ. Habe ich Christus angenommen. And my story began. Und meine Geschichte hat begonnen. If you look at the next picture, schaut euch das nächste Bild an. You see a little bit different look in the eyes. Ihr seht ein bisschen einen anderen Ausdruck in den Augen. You see a smile. Ihr seht das Lächeln. You see hope. Ihr seht Hoffnung. And you see a very lovely bride to the left. Und ihr seht eine ganz wunderbare Braut zur Rechten. This picture is only about 4.5 years later. 5 years later. Dieses Bild wurde dann 5 Jahre danach aufgenommen. 5.5. 4.5 oder 5.5. Ja. But it's evident. Aber es ist augenscheinlich. When Christ comes into our life, wenn Christus in unser Leben hineinkommt, a story begins. Beginnt eine Geschichte. I want you to turn to 2 Corinthians 13 with me. Nun, ich möchte, dass ihr mit mir zum 2. Korinther 13 blättert. And I want to read verse 5. Ich möchte Vers 5 lesen. It says, test yourselves to see if you are in the faith. Da heißt es, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Now, untersucht euch. I've read different scholars who are telling us to examine ourselves to see if we're really believers. Nun, bei verschiedenen Schriftgelehrten habe ich gelesen, dass wir uns überprüfen sollen, ob wir wirklich gläubig sind. But how can an unbeliever examine himself to see if he's a believer? Aber wie kann ein Ungläubiger sich überprüfen, um zu sehen, ob er gläubig ist? Test yourselves to see if you're in the faith. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Examine yourselves. Untersucht euch. Or do you not recognize this about yourselves? Oder erkennt ihr euch selbst nicht? Now I'll read it from the Amplified Version. Nun, von der erweiterten Version gelesen heißt es, that Jesus Christ is in you. Jesus Christus ist in euch. Here's the Amplified. Die erweiterte Version lautet, through an ever increasing experience. Durch eine ständig zunehmende Erfahrung. And this is the issue here. Und darum geht's hier. Examine yourself to see if your Christianity has an ever increasing experience. Prüft euch, um zu sehen, ob euer Christsein eine ständig zunehmende Erfahrung beinhaltet. Because with many of us the story just stops. Weil bei vielen von uns hört die Geschichte einfach auf. God wants a story. Gott möchte eine Geschichte. In every single one of our lives. Bei jedem einzelnen, in jedem Leben. This book is all about stories. Und dieses Buch hier, da handelt es sich um Geschichten. And here's the principle this morning. Und das Prinzip für heute Morgen lautet folgendes. If you want a great story, wenn du eine großartige Geschichte haben möchtest, if you want an extraordinary story, eine außergewöhnliche Geschichte, they come out of extraordinary circumstances. Diese außergewöhnlichen Geschichten kommen von außergewöhnlichen Umständen. We begin with the story of creation. Wir fangen bei der Geschichte der außergewöhnlichen Geschichte der Schöpfung an. Darkness. Finsternis. And God says, "Let there be light." Und Gott sagt, es werde Licht. And there was light. Und es wurde Licht. And God spoke creation into being. Und Gott hat die Schöpfung ins Sein hineingesprochen. But what if we get to heaven? Aber was ist, wenn wir in den Himmel kommen? And we find out that it wasn't really like that. Und wenn wir dann herausfinden, dass es eigentlich nicht so war. You mean you didn't speak creation into existence? Was? Du meinst, du hast die Schöpfung nicht ins Leben gebracht durch dein Wort? Well, not really. Na, nicht wirklich. I mean, that's pretty hard. Aber das ist ziemlich schwierig. Well, what happened? Was ist denn geschehen? Well, you know, it took me a while, but I just kind of looked for a solar system, a used solar system. Nun, es hat ein wenig Zeit gebraucht. Ich habe nach einem Solarsystem Ausschau gehalten. I mean, it took a little renovating, but it worked. Ich meine, ich habe das ein wenig herrichten müssen, aber es hat funktioniert. You mean you didn't speak it out of darkness? Du meinst, du hast nicht das Wort gesprochen aus der Finsternis heraus? Do you know how hard that would be? Na, weißt du, wie schwierig das wäre? You mean the story isn't that great? Du meinst, diese Geschichte ist nicht so großartig? What about the story of Noah? Was ist mit der Geschichte von Noah? What if it was just a canoe? Was ist, wenn es bloß nur ein Kanu gewesen wäre? What if it wasn't really an ark? Was ist, wenn es nicht wirklich eine Arche gewesen wäre? What if it was just a canoe with a few pigeons and a cat and a dog? Was ist, wenn es nur ein kleines Kanu gewesen wäre mit ein paar Tauben und einem Hund und einer Katze? We get to heaven and we say, wir kommen da in den Himmel und sagen, you mean it wasn't an ark? Was? Du willst sagen, es war keine Arche? There was no flood? Es gab keine Flut? That flooded the earth? Die Welt überflutete? Well, that's pretty hard. Also das ist schwer zu nehmen jetzt. It was just a canoe? Du meinst, es war nur ein kleines Boot? With a cat and a dog? Mit einer Katze und einem Hund? Who would have remembered that story? Wer hätte sich jemals an diese Geschichte erinnert? Nobody. Niemand. What about the story of Abraham? Was ist mit der Geschichte Abrahams? What if the story read something like this? Wie wäre es, wenn die Geschichte in etwa so lautete? Abraham was 40 years old and could not have children. Abraham war 40 Jahre alt und er konnte keine Kinder bekommen. And Sarah was 38. Und die Sarah war 38. But God did a miracle and they had children. Aber Gott hat ein Wunder gemacht und sie bekamen Kinder. Big deal. Was ist los? What kind of a story is that? Was ist denn das für eine Geschichte? But Abraham was 100 years old. Aber Abraham war 100 Jahre alt. And he was beyond. Und er war schon jenseits. Well, actually, Sarah was beyond. Also eigentlich die Sarah war schon jenseits ihrer Fruchtbarkeit. They were both kind of beyond. Sie waren beide schon drüber eigentlich. And they looked at each other's bodies. He looked at hers and. Sie haben sich so gegenseitig angeblickt, ihren Leib angeblickt. She looked at his and. Er hat ihren angeblickt, sie den seinen. We're not doing so well here, huh? Und sie haben sich gedacht, nun, so gut schaut's nicht aus. Not a lot of hope, huh? Nicht viel Hoffnung hier, oder? This made the story. Das hat die Geschichte gemacht. This is what made their lives extraordinary. Und das hat ihr Leben außergewöhnlich gemacht. Because out of difficult situations, weil aus schwierigen Situationen heraus, come the greatest stories. Kommen die größten Geschichten. Abraham would take Isaac. Der Abraham hat den Isaac genommen. Up a mountain to sacrifice him. Er hat ihn hinaufgeführt auf den Berg, um ihn dort zu opfern. But what if the story was something like this? Aber was wäre, wenn die Geschichte in etwa so lautete? Abraham and Isaac. Abraham und Isaac. They took their pet Fluffy. Sie haben ihren kleinen Hund genommen. Their little lamb. Ihr kleines Lamm. And God said to Abraham. Und Gott hat zu Abraham gesagt. I want to prove whether you love me. Ich möchte, dass du mir beweist, ob du mich liebst. Sacrifice your little pet lamb, Fluffy. Opfere dein kleines Lieblingslamm da. No, not Fluffy. Nein, nicht das kleine Lamm. Yes, Fluffy. Ja, dieses Fluffy. Take Fluffy up to the mountain and sacrifice him. Bring's dort hinauf an den Berg und dort opfere es. What kind of a story is that? Who would have remembered that? Was wäre das für eine Geschichte? Wer würde sich an diese erinnern? But God said, take your son. Aber Gott hat gesagt, nimm deinen Sohn. And sacrifice him. Und opfere ihn. Great stories come out of great difficulty. Großartige Geschichten ergeben sich aus großartigen Schwierigkeiten. Extraordinary stories. Außergewöhnliche Geschichten. Make ordinary people. Machen gewöhnliche Menschen extraordinary missionaries. Zu außergewöhnlichen Missionaren. extraordinary Christians, zu außergewöhnlichen Christen, because they have a testimony. Weil sie ein Zeugnis haben. What if Moses came out of Egypt? Was wäre, wenn Mose aus Ägypten herausgekommen wäre? And it wasn't the Red Sea. Und es gab da nicht das Rote Meer. It was the Red Stream. Es wäre dieser rote, naja, das rote Rinnsal. And the women said, I can't cross that. I'll get my shoes wet. Und die Frauen hätten gesagt, na, da kann ich nicht drüber, weil da werden meine Schuhe nass. And Moses said, don't worry about your shoes. Und Mose hätte gesagt, keine Sorge um eure Schuhe. Stand still and see the salvation of the Lord. Haltet inne und seht die Rettung Gottes. Okay, all of you men, pick up the women and carry them across the Red Stream. Okay, alle ihr Männer, ihr nehmt eure Frauen auf die Schultern und tragt sie hinüber über diesen Fluss. Who would have remembered that? Wer hätte sich daran erinnert? Nobody. Niemand. Because the circumstances were not extraordinary. Weil die Umstände nicht außergewöhnlich waren. But a Red Sea? Aber ein rotes Meer? With an Egyptian army? Mit einer ägyptischen Armee dahinter? Nowhere to go? Keine Möglichkeit auszuweichen. And Moses says, stand still and see the salvation of the Lord. Und Moses sagt, haltet inne und seht die Rettung Gottes. Suddenly a road right through the sea. Und plötzlich ist dieser Weg quer durch das Meer da. And when Israel came into the promised land through Joshua. Und als Israel ins verheißene Land hineinzog mit Josua an der Spitze. The inhabitants of Jericho. Die Einwohner von Jericho. Remembered the story. Sie erinnerten sich an diese Geschichte. They were trembling. Sie zitterten. These are the people who came through the Red Sea. Das sind die Leute, die durch das Rote Meer gezogen waren. Testimony. Das Zeugnis. This is what God wants every single one of us to have. Und das ist es, was Gott bei jedem einzelnen von uns haben möchte. Now, 2 Corinthians 13:5 again. Nochmals 2. Korinther 13:5. Examine yourself. Prüft euch. See if you are in the faith. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid. See if you have an ever increasing experience. Prüft euch, ob ihr eine ständig zunehmende Erfahrung erlebt. See if the story continues. Schaut, ob die Geschichte weitergeht. Or did your story end? Oder hat eure Geschichte aufgehört? If we are Christians who only talk about the past, wenn wir nur Christen sind, die über die Vergangenheit sprechen, and not about the present, und nicht über die Gegenwart, then we don't have much of a testimony. Dann haben wir nicht ein allzu großes Zeugnis. But we have an ever increasing experience. Aber wir haben eine ständig zunehmende Erfahrung. Not just an ever continuing experience. Nicht eine bloß ständig anhaltende Erfahrung. But it's ever increasing. Sondern ständig zunehmend. Now, Revelations chapter 12. Nun, Offenbarung 12. A powerful verse here. Ein ganz machtvoller Vers hier. Starting with verse 10. Fangen wir beim Vers 10 an. Then I heard a loud voice in heaven saying, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. For the accuser of our brethren has been thrown down. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder. He who accuses them before our God day and night. Der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Watch this. Jetzt beachtet Folgendes. And they overcame him. Und sie haben ihn überwunden. That's the devil. Das ist der Teufel, der That's überwunden Satan. Wurde. Satan. That's the accuser of the brethren. Das ist der Verkläger der Brüder. And they overcame him because of the blood of the lamb. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes. And und because of the word of their testimony. Und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. That's their story. Das ist ihre Geschichte. That's John chapter 9. Das ist Johannes 9. The blind man said, der Blinde sagte, when he was asked, als er gefragt wurde, tell us the truth about this deceiver. Sag uns die Wahrheit über diesen, der da täuscht. Give God the glory. Gib Gott die Ehre. Well, I don't know if he's a deceiver. Nun, ich weiß nicht, ob das ein Betrüger ist. All I know, alles was ich weiß, is once I was blind and now I see. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. This is our testimony. Das ist unser Zeugnis. The great things that God has done in our life. Die großen Dinge, die Gott in unserem Leben gewirkt hat. In Mark chapter 5. In Markus 5. We read the story of the demoniac. Lesen wir die Geschichte vom Dämonenbesessenen, der da bei den Gräbern wohnte oder lebte. That would walk by, und jeder, der dort vorbei wollte, den griff er an, richtig gehen. Und sehr oft sind sie gekommen und haben versucht, ihn gefangen zu nehmen. There he is. Da ist er. Don't move. Beweg dich nicht. They would bring chains. Sie haben dann Ketten mitgehabt. And try to capture him. Haben versucht, ihn zu fangen. And he would break his way out. Und er hat sich da wieder losgerissen. And then the Lord came. Und dann kam der Herr. And he cast out the demon. Und er hat den Dämon hinausgetrieben. Whose name was Legion. Und sein Name lautete Legion. For there were many. Weil es waren viele. And the demons came out and went into the pigs. Und diese Dämonen gingen raus aus ihm und sie gingen in diese Schweineherde. And as the Lord stepped into the boat to leave, und als der Herr dann ins Boot hineinstieg, um wegzufahren, this young man kommt dieser junge Mann came to the Lord zu ihm and wanted to get into the boat. Der möchte auch ins Boot hineinsteigen. And the Lord said to him, und der Herr sagt zu ihm, go to your people, geh zu deinem Volk and report to them the great things that God has done for you. Und berichte ihnen die großen Dinge, die Gott für dich gemacht hat. That's our story. Das ist unsere Geschichte. What great things has God done for us? Welche großen Dinge hat Gott für uns gemacht? Not just done, nicht bloß gemacht, but nur, still doing, sondern macht noch immer. An ever increasing experience. Eine ständig zunehmende Erfahrung. And we overcame the devil. Und wir haben den Teufel überwunden. First by the blood of the Lamb. Zunächst durch das Blut des Lammes. Father, forgive me. Vater, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. I have fallen. Ich bin gefallen. I have sinned. Ich habe gesündigt. I am in this world. Ich bin in dieser Welt. With a sin nature. Mit einer Sündennatur. In a world system that's without God. In einem Weltsystem, das ohne Gott existiert. With the God of this world. Mit dem Gott dieser Welt. Who is the devil himself. Der Teufel selbst ist. Projecting and fighting the saints. Der Projektionen schickt und gegen die Heiligen kämpft. But we overcame him by the blood of the Lamb. Aber wir haben diesen überwunden durch das Blut des Lammes. Father, forgive me, cleanse me. Vater, vergib mir, reinige mich. I want to be restored. Ich möchte wiederhergestellt werden. Number one. Punkt 1. But number two. Aber Punkt 2. By the word of their testimony. Durch das Wort ihres Zeugnisses. This is my story. Das ist meine Geschichte. This is what God did for me. Das ist es, was Gott für mich gemacht hat. And our story. Und unsere Geschichte. Liberates people. Sie setzt andere Menschen frei. It bears testimony to who God is. Das ist ein Zeugnis für das, wer Gott ist. But test yourself. Aber überprüft euch selbst. Is your faith an ever increasing faith? Ist euer Glaube ein ständig zunehmender Glaube? Is your story continuing? Hält eure Geschichte an? God wants our story to continue. Gott möchte, dass unsere Geschichte weitergeht. The best stories come out of difficulties. Die besten Geschichten, sie entstehen aus Schwierigkeiten. Another principle. Ein weiteres Prinzip. They overcame him by the blood of the Lamb. Sie überwanden ihn durch das Blut des Lammes. And the word of their testimony. Und wegen des Wortes ihres Zeugnisses. And number three. Und Punkt 3. And they love not their life. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt. Even unto death. Bis zum Tod. If we don't have a story. Wenn wir keine Geschichte haben. We will love our life. Dann werden wir unser Leben lieben. Show me a Christian who is completely caught up with the world. Zeig mir einen Christen, der völlig von der Welt eingefangen ist. And I'll show you a Christian whose story has ended. Und ich zeige euch einen Christen, dessen Geschichte zu Ende ist. Show me a Christian who has no desire to see people come to Christ. Zeig mir einen Christen, der kein Verlangen danach hat, dass Leute Christus kennenlernen. And I'll show you a Christian who has no story. Und ich zeige euch einen Christen, der keine Geschichte hat. My story, which is ever increasing. Meine Geschichte, die immer zunimmt, is what enables me to walk in the Spirit. Die ist es, die mich befähigt, im Geist zu wandeln. God is moving in my life. Gott wirkt in meinem Leben. When I got saved, als ich errettet wurde, I became a missionary the next day. Wurde ich am darauffolgenden Tag Missionar. I didn't need a mission board. Ich hatte kein Missionsboard gebraucht. I didn't even own a Bible. Ich habe nicht einmal eine Bibel gehabt. I didn't even know what the four gospels was. Ich habe nicht einmal die vier Evangelien gekannt. All I knew was once I was blind and now I see. Alles was ich wusste war, ich war mal blind und jetzt kann ich sehen. Once I was without peace and now I'm filled with peace. Ich war mal ohne Frieden und jetzt bin ich erfüllt mit Frieden. Once I was lost and now I'm found. Ich war mal verloren und jetzt bin ich gefunden worden. And I would go to party after party after party. Ich bin dann zu einer Party und zur nächsten Party gegangen. I would have Coca-Cola in my drink, in my glass. Hab da im Glas das Coca-Cola gehabt. I would witness to people. Ich habe Leuten Zeugnis gegeben. I would witness so often. Ich habe so oft Zeugnis gegeben. That my friend said to me. Dass mein Freund zu mir gesagt hat. Rob, Robert, I'm sick and tired of you talking about Jesus. So es reicht mir. Ich habe wirklich genug von deinen Geschichten mit Jesus. If you tell one more person about Jesus. So wenn du noch einen einzigen etwas von Jesus erzählst. I swear to God. Ich schwöre vor Gott. I'm gonna bust your teeth. Ich werde dir die Zähne ausschlagen. I swear. Ich schwöre. And I'm serious. Und ich meine es ernst. So knock it off. Also hör auf damit. He's a big guy. Er war ziemlich groß. I just kind of smiled. Ich habe einfach gelächelt. And I said, okay. Ich habe gesagt, okay. I won't say anything. Ich werde nichts sagen. Unless they ask me. Außer sie fragen mich. He said fine. Er hat gesagt, okay. So, had my Coca-Cola. Ich habe da meinen Cola in der Hand gehabt. How you doing, Jim? Ah, wie geht's dir, Jim? Fine, Rob, how you doing? Fine, Robert, wie geht's dir? Good. What are you drinking? Gut. Was trinkst du? Ah, beer. Ein Bier. What are you drinking, Rob? Was trinkst du, Robert? Ah, Coke. Ein Cola. Only a Coke? Nur ein Cola? Ah, my life's changed. Mein Leben hat sich verändert. Really? Wirklich? Tell me about it. Erzähl mir davon. I can't. Ich kann nicht. What do you mean you can't? Was heißt du kannst nicht? Well, somebody's getting mad at me for telling everybody about it. Da wird jemand ganz zornig, wenn ich das jemand erzähle. So I can't tell you. Also ich kann dir das nicht erzählen. You can tell me. Du kannst mir das erzählen. I can't tell you. Nein, ich kann es nicht Come erzählen. Come on, tell me. Na, geh, komm, erzähl mir doch. Okay. Na gut. And I'd say, Jesus Christ changed my life. Und ich habe ihm gesagt, Jesus Christus hat mein Leben verändert. 15 minutes later. 15 Minuten danach. I was finished with him. Ich war mit ihm zu Ende. How you doing, John? Ah, wie geht's dir, John? Good, Rob. What are you doing? Gut, Rob. Wie geht's dir? What are you drinking? Was trinkst du denn? Whiskey. Whiskey. What are you drinking? Was trinkst du? Coke. Cola. Just Coke. Nur Cola. Well, my life's changed, you know. Naja, weißt du, mein Leben hat sich verändert. I would do that all night long. Ich habe den ganzen Abend nichts anderes gemacht. I drove a van. Ich habe dann mit einem Auto. I was 19 years old. Dinge verkauft. Ich war 19 Jahre alt. I was delivering packages for a beauty supplier. Ich habe da so Pakete ausgeführt für einen Schönheitssalon. Yeah, I would go to about I had every day I had a different run. Jeden Tag hatte ich eine unterschiedliche Strecke zu nehmen. And I had to deliver packages to about 50 different beauty salons. Ich musste da so Pakete ausliefern, so circa 50 verschiedene Schönheitssalons. And when I packed that truck. Und wenn ich diesen Lastwagen angefüllt habe, put my Jesus cap on. Habe ich mein Jesus-Kapperl aufgehabt. And it was like dan dan dan dan dan dan dan dan dan. I open up my glove compartment. Hab da das Handschuhfach aufgemacht. I had stickers. Hatte da die Aufkleber. Every box got a sticker. Jede Box hat da diesen Aufkleber drauf bekommen. I had tracks. Hatte Traktate. I mean, I picked up hitchhikers. Ich habe die Autostopper mitgenommen. If they were going the other way, I turned around. So, wenn die auf der anderen Seite gestanden sind, habe ich umgedreht. Get in. Komm, steig ein. Where are you going? I can take you about a mile down. Was machst du? Ich könnte dich da jetzt einen Kilometer weiter mitnehmen. Yeah. And I wasn't working on the boss's time because as soon as I finished the run, I could go home. Aber ich habe das nicht jetzt in der Geschäftszeit sozusagen gemacht, sondern sobald wie möglich bin ich weg. Witnessing to everybody. Ich habe jedem Zeugnis gegeben. Do you know why? Und weißt du warum? Ich hatte eine Geschichte. And the story has never ended. Und diese Geschichte hat niemals aufgehört. The guy who worked in the back room, who prepared all the boxes. Der Mann, der da im Zimmer mitgearbeitet hat und diese ganzen Schachteln hergerichtet hat. A man named Jimmy Bond. Ein Mann namens Jimmy Bond. A black guy from New York. Ein Schwarzer aus New York. Who was a pool shark. Played billiards. Der hat Billard gespielt. And he worked there. Really cool guy. Er hat dort gearbeitet. Wirklich ein ganz cooler Typ. He had a Fu Manchu. Der hat so einen Bart und so. Strong. War muskulös. He never called me Rob. Er hat niemals Robert zu mir gesagt. He only called me driver. Er hat immer nur zu mir gesagt Fahrer. But he didn't say driver. He said driver. Aber hat das so ganz besonders gesagt. Hey Driver. Hey Driver. Come here, Driver. Komm her, Fahrer. Always call me Driver. Hat immer Fahrer zu mir gesagt. I led the boss's son to the Lord. Ich habe den Sohn vom Chef zum Herrn geführt. Then the two of us led Jimmy Bond to the Lord. Dann wir zwei haben dann diesen Jimmy Bond zum Herrn geführt. And Jimmy Bond prayed with us right there. Und der Jimmy Bond hat mit uns dort gebetet. Right at the counter where he takes all the phone calls. Genau dort an dem Platz, wo all die Telefonanrufe nimmt. We prayed with Jimmy Bond right there. Wir haben genau dort mit Jimmy Bond gebetet. And Jimmy Bond bowed his head and received Jesus Christ. Und Jimmy Bond hat seinen Kopf geneigt und hat Jesus Christus aufgenommen. Jimmy Bond was about 42 years old. Er war circa 42 Jahre alt. And 2 years later, 2 Jahre danach, he had a heart attack right there and died. Hat er einen Herzinfarkt und er starb genau dort. And I'll see Jimmy Bond in heaven. Und ich werde diesen Jimmy Bond im Himmel wiedersehen. The story continues. Die Geschichte, sie geht weiter. If I have a story, wenn ich eine Geschichte habe, it makes my life extraordinary. Dann wird mein Leben außergewöhnlich. And we overcame the devil, und wir haben den Teufel überwunden, by the blood of the Lamb, durch das Blut des Lammes, and by the word of our testimony, und wegen des Wortes unseres Zeugnisses. What Christ is doing in our life. Was Christus in unserem Leben macht. My testimony is not what I can do for God. Mein Zeugnis lautet nicht, was ich für Gott tun kann. My testimony is not about me. Mein Zeugnis, da geht's nicht um mich. It's not about how many Bible verses I memorize. Da geht's nicht darum, wie viele Bibelverse ich auswendig kann. It's not about how many times I've gone to church. Nicht wie oft ich in die Kirche gehe. It's not about how short my hair is. Es geht nicht darum, wie kurz mein Haar ist. Or how long my hair is. Oder wie lang es ist. It's all about what Christ has done for me. Da geht's ausschließlich darum, was Christus für mich gemacht hat. All I have to do is want a story. Alles, was ich tun muss, ist, ich muss eine Geschichte wollen. When we get to heaven, wenn wir in den Himmel gelangen werden, I don't know how many millions of years it will take. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Jahre es brauchen wird. Before we know everybody's story. Bevor wir die Geschichten von all den anderen kennen werden. How many people have ever collected baseball cards or soccer cards? Wie viele von euch haben denn schon so Baseballkarten oder Fußballkarten einmal gesammelt? In America, we have like cards for children. Wir haben da diese Karten in Amerika für die Kinder. And they're all the athletes are on these cards. Da sind all die Sportler drauf. And they collect them. Und die sammeln das. Somehow I think when we get to heaven, ich glaube, wenn wir in den Himmel gelangen werden, we're gonna collect stories. Dann werden wir dort Geschichten sammeln. We're gonna hear the story. Wir werden die Geschichte hören, und zwar auf ganz persönliche Weise. From the woman at the well. Zum Beispiel von der Frau am Brunnen. When she comes to visit. Wenn sie dann kommt auf Besuch. And tells me the story from her point of view. Und mir ihre Geschichte erzählt aus ihrer Sichtweise. What a story. Was für eine Geschichte. When we think of Hebrews 11. Wenn wir an Hebräer 11 denken. And all the heroes of the faith. Und all die Glaubenshelden. They all had a story. Sie hatten alle eine Geschichte. And every story came out of some kind of difficulty. Und jede Geschichte entsprang einer gewissen Schwierigkeit. And someday we're each one of us are going to sit with Abraham. Und jeder einzelne von uns wird eines Tages einmal bei Abraham sitzen. Isaac, bei Isaac. Moses. Mit Mose zusammen. Jacob. Mit Jakob. We're going to sit with everybody. Wir werden da mit jedem einmal zusammensitzen. All of us are going to know everybody. Und jeder wird alle kennenlernen. Throughout eternity. In der ganzen Ewigkeit. One big family. Eine große Familie. And when we sit down. Und wenn wir uns da hinsetzen. With someone like Bartimaeus. Zum Beispiel mit dem Bartimaeus. Hi, what's your name? Hallo, wie heißt du denn? Bartimaeus. Bartimaeus. You mean the Bartimaeus? Du meinst der Bartimaeus? Yeah, like in blind Bartimaeus. Ja, der blinde Bartimaeus. But as you can see, I'm not blind anymore. Aber wie du siehst, bin ich nicht mehr blind. I can't believe. Ich kann's nicht glauben. Would you like to come over my heavenly abode? Möchtest du hinüberkommen zu mir in meinen himmlischen Bereich? And have a cup of coffee with me? Und mit mir einen Kaffee trinken? Tell me your story. Mir deine Geschichte erzählen. I want to hear it from how. Come on, you got to tell me. When you were sitting there, right? Yeah. Ich möchte das hören, wie das war. Du saßt da. What did it feel like? Wie hat sich das angefühlt? Did you wie war hear das? The crowd coming? Man, hast du gehört, wie die Menge näher kam? Oh yeah. Oh yeah. Ah, ja. Ah, ja. Please tell me the story. Bitte erzähl mir deine Geschichte. Everyone in heaven. Jeder im Himmel will have a story. Wird eine Geschichte haben. The question is, die Frage lautet, what kind of a story? Welche Geschichte? Many stories ended. Viele Geschichten haben aufgehört. Many people will have a story that was not increasing. Viele Leute haben eine Geschichte, die nicht zunimmt weiter. Their story ended. Ihre Geschichte hat aufgehört. They started great. Sie haben großartig begonnen. They got saved. Sie wurden errettet. And then something happened. Und dann ist etwas geschehen. And they were offended. Sie wurden irgendwie beleidigt. And the story ended. Und die Geschichte hat aufgehört. What happened to you? Was ist dir geschehen? Tell me your story, young man. Erzähl mir deine Geschichte, junger Mann. Well, it started out great. Nun, es hat großartig begonnen. I mean, I got saved. Ich wurde errettet. I came out of darkness. Bin da raus aus der Finsternis. And? Und? Well, about 2 years after that. Nun, 2 Jahre danach, circa. I really like this girl. Ich habe wirklich sehr großen Gefallen an diesem Mädchen gefunden. And I prayed, Lord. Und ich habe gebetet, Herr. I want to marry her. Ich möchte sie heiraten. Give me the desire of my heart. Gib mir diesen Herzenswunsch. Psalm 37:4. And she's it. Sie ist es. But she didn't marry me. Aber sie hat mich nicht geheiratet. She married my friend. Sie hat meinen Freund geheiratet. And from that time on, I never trusted God again. Und von diesem Zeitpunkt an habe ich kein Vertrauen mehr gehabt in Gott. And what happened? Und was ist geschehen? Well, I lived the next 45 years of my life wasting my life. Nun, ich habe die darauffolgenden 45 Jahre meines Lebens so gelebt, dass ich mein Leben vertan habe. That's your story. Das ist deine Geschichte. That's my story. Das ist meine Geschichte. Wow, that's a sad story. Das ist eine traurige Geschichte. But praise the Lord for His mercy. I'm here. Aber preisen wir Gott wegen seiner Barmherzigkeit. Ich bin hier. What kind of a story will we have? Welche Art von Geschichte werden wir haben? What kind of circumstances am I in today? In welchen Umständen befinde ich mich heute? Someone will say, I want a story. Jemand sagt vielleicht, ich möchte eine Geschichte. I want to be able to tell Abraham. Ich möchte mal dann in der Lage sein, dem Abraham zu erzählen. Would you like to hear my story? Wie meine Geschichte lautet. I would love to, son. Ja, ich würde das gerne tell hören, me your mein Sohn. Story. Erzähl mir deine Geschichte. This is my story. Das ist meine Geschichte. Like the song, this is my story, this is my song. So wie dieses Lied right? geht. Where does the story start from? Aber wo fängt die Geschichte an? It starts with a problem. Es fängt bei einem Problem an. If you haven't got a problem, you probably don't have a story. Wenn du vielleicht kein Problem hast, dann hast du auch keine Geschichte. I don't have a problem. Ich habe kein Problem. That's a problem. Das ist ein Problem. That's a problem. Yeah, that's a big problem. Das ist ein großes Problem. You got a bit, because without a problem, you can't have a story. Weil ohne Probleme hast du auch keine Geschichte. I mean, my life is great. Ich meine, mein Leben ist großartig. I have a perfect family. Ich habe eine wunderbare, vollkommene Familie. I have everything I want. Ich habe alles, was ich will. Everything except the problem. Alles außer ein Problem. How will I have a story if I have a problem? Wie komme ich zu einer Geschichte, wenn ich kein Problem habe? You don't have a problem? Du hast kein Problem? Find somebody with a problem. Dann such dir jemanden, der ein Problem hat. And borrow their problem. Und borg dir das Problem von dem aus. Hey, find someone. Such dir jemanden. Anyone. Irgendjemand. Go to the street and find someone with a problem. Geh hinaus auf die Straße und such jemanden mit einem find Problem. Find a drug addict. Such einen Drogenabhängigen. Find an alcoholic. Find einen Alkoholabhängigen. Find someone with a broken family. Find jemanden, der eine zerbrochene Familie hat. Find a wandering teenager. Such jemanden, einen Teenager, der zum Beispiel nicht weiß, wo er ist. And take on their problem. Und übernimm sein Problem. And then your story can start. Und dann kann deine Geschichte beginnen. Or your story can continue. Oder deine Geschichte kann weitergehen. This is our life. So ist unser Leben. Extraordinary stories make ordinary people into extraordinary missionaries. Außergewöhnliche Geschichten führen gewöhnliche Menschen zu außergewöhnlichen Missionaren. Sometimes it's often. That's a contradiction. Sometimes it's often. Oftentimes, so oft, we find that the children of Christians, oft sehen wir, dass die Kinder von Christen, who are raised in wonderful Christian homes, die in einem wunderbaren christlichen Zuhause groß geworden sind, don't have a story. Dass die keine Geschichten haben. They never had a problem. Sie hatten niemals Probleme. They have wonderful parents. Sie haben wunderbare Eltern. A wonderful school. Wunderbare Schule. A wonderful older brother. Einen wunderbaren älteren Bruder. A wonderful younger brother. Einen wunderbaren jüngeren Bruder. With wonderful friends. Mit wunderbaren Freunden. And no problems. Und keine Probleme. Wonderful. That's great. Wunderbar. Das ist Why don't you take a little missionary trip? Warum fährst du nicht auf eine Art Missionarsreise? Like India. Zum Beispiel nach Indien. Go to Calcutta for 3 weeks. Fahr mal nach Kalkutta 3 Wochen lang. If you have no problems, wenn du keine Probleme hast, then find a problem. Dann finde ein Problem. And let your story start. Und lass deine Geschichte da beginnen. And watch the great things that God will do for you. Und achte auf die großartigen Dinge, die Gott für dich machen wird. Next Friday, kommenden Freitag, I have to go to Russia. Fahre ich nach Russland. For 1 week. Eine Woche lang. I'm going to speak to 400 young Russians. Ich werde zu 400 jungen Russen sprechen. I'm going to have to speak at least 10 hours a day. Ich muss zumindest 10 Stunden lang pro Tag sprechen. On an easy day. Wenn es ein einfacher, kurzer Tag ist. This is how the Russians do it. So ist es bei den Russen. It's 6 o'clock in the evening. Es ist 6 Uhr abends. And they say, Pastor Rob, you can speak now. Und sie sagen, Pastor Rob, jetzt kannst du sprechen. Till when? Bis wie lange? Till 11. Bis 11. Till 11? Bis 11? Yes. Ja. No breaks? Keine Pausen? We don't need a break. Wir brauchen keine Pause. Do you? Brauchst du eine? Maybe. Vielleicht. Okay, if you need a break, we take a break 5 minutes every hour. Only if you need it. Okay, also wenn du eine Pause brauchst, dann machen wir eine Pause. Alle Stunden 5 Minuten lang. Wait a minute, I just spoke 3 hours in the morning. Moment mal, ich habe jetzt 3 Stunden in der Früh gesprochen. 3 hours in the afternoon. 3 Stunden am Nachmittag. I gotta speak 5 hours now. Jetzt soll ich 5 Stunden sprechen. And then to the people who drive me home. Und dann mit den Leuten, die mich nach Hause bringen. And then they want a little personal rap at their in their kitchen. Und dann wollen die noch eine kleine persönliche Gesprächsrunde haben bei sich zu Hause in der Küche. But you know what makes it very easy? Aber wisst ihr, was es sehr einfach macht? Telling stories. Geschichten zu erzählen. Sharing all that God has done. Einfach erzählen, was Gott alles gemacht hat. No problem. Kein Problem. I'll tell you the story of what God did in my finances. Ich werde euch die Geschichte erzählen, die Gott bei meinen Finanzen gemacht hat. I'll tell you the story of how I went to Bible college. Ich werde euch die Geschichte erzählen, wie ich ans Bibelcollege gegangen bin. I'll tell you the story of how I worked for my first employer. Ich werde euch erzählen, wie ich für meinen ersten Boss gearbeitet habe. I'll tell you the story of how I met my wife. Ich werde euch erzählen, wie ich meine Frau kennengelernt habe. I'll tell you the story how we got married. Ich werde euch erzählen, wie wir dann heirateten. Even though her father wouldn't let me marry her. Obwohl ihr Vater gar nicht wollte, dass wir heiraten. I'll tell you the story of what God did. Ich werde euch erzählen, was Gott dabei gemacht hat. I'll tell you the story how we came to Austria. Ich werde euch erzählen, wie wir dann nach Österreich kamen. And how God provided week after week after week. Und wie Gott Woche für Woche vorgesorgt hat. I'll tell you the story how we went to Romania. Ich werde euch erzählen, wie ich dann nach Rumänien gefahren bin. And God interrogated. Und wurde dort verhört. And God showed us what real peace was. Und Gott hat uns dann gezeigt, was wirklicher Friede bedeutet. I'll tell you a story. Ich werde euch eine Geschichte erzählen about every area of life. Über jeden Bereich des Lebens. And God's faithfulness. In Gottes Treue. And this is what makes it so easy. Und das macht es so einfach. Because God wants us to have a story. Weil Gott möchte, dass wir eine Geschichte haben. In every single area of our life. In jedem einzelnen Bereich unseres Lebens. How did we overcome the devil? Wie haben wir den Teufel überwunden? First by the blood of the lamb. Zunächst einmal durch das Blut des Lammes. And secondly, und zweitens, by the word of my testimony. Durch das Wort meines Zeugnisses. I'm having trouble. Ich habe Probleme. I'm depressed. Ich bin depressiv. I can't make it. Ich schaff's nicht. Hey, listen to me. Hör mir zu. Listen to me. Hör mir zu. I used to be depressed. Ich war auch depressiv. I was the same way. Ich war genauso. I used to live a life with no hope. Ich habe ein Leben gelebt ohne Hoffnung. Let me tell you what God did. Lass mich dir sagen, was Gott gemacht hat. Let me tell you what happened when I prayed and said, Lord Jesus, come into my life. Lass mich dir sagen, was geschah, als ich auf meine Knie ging und gebetete, Herr, komm in mein Leben. Let me tell you the great things that God has done for me. Lass mich dir erzählen, die großen Dinge, die Gott für mich gemacht hat. And what he's doing right now. Und was er gerade jetzt noch tut. Because every single one of us to close, this weil, is the um end. Nun abzuschließen, jeder einzelne von every uns, one of us right now, jeder einzelne are in another situation, ist in einer anderen Situation, where God is doing a bigger thing. Wo Gott noch etwas Größeres macht. You see, we rejoice in tribulation. Seht ihr, wir erfreuen uns sozusagen in der Anfechtung. Tribulation is something that's bigger than me. Anfechtung bedeutet etwas Größeres als das, was ich selbst nehmen kann. I can't handle this. Ich kann das einfach nicht mehr handhaben. It's overwhelming me. Das überwältigt mich. But we rejoice in it. Aber wir freuen uns darin. Because Romans chapter 5 says this. Weil in Römer 5 heißt es Folgendes. We rejoice in tribulation. Wir erfreuen uns an der Drangsal. Knowing that tribulation works patience. Und wir wissen, dass die Drangsal die Geduld bewirkt. And here it is. And patience works experience. Und das Ausharren aber Bewährung. An ever increasing experience. Eine immer weiter zunehmende Bewährung. Tribulation, difficulty. Also Schwierigkeiten, Trübsal. What kind of difficulty do you have today? Welche Art von Schwierigkeiten hast du denn heute? I'll never have a story. I have no problems. Ich habe niemals eine Geschichte. Ich habe keine Probleme. I want a story. Ich möchte eine Geschichte. But what do you got? Nun, was hast du denn well, da? I haven't got much. Nun, viel habe ich nicht. I got a husband who's a bum. Ich habe da einen Ehemann, der nichts taugt. We could probably do something with that. Na Moment, vielleicht können wir mit dem was machen. No, that's not a story. Aber das ist keine Geschichte. But what else you got? Was hast du I noch? Got a husband who's a bum. Gut, ich habe den Ehemann, der nichts taugt. A teenager who's out of his mind. Ich habe einen Teenager, einen Jugendlichen, der einfach völlig I'm durchdreht. I'm taking tranquilizers. Der nimmt Ich nehme Tranquilizer. What else you got? Was hast du noch? Well, my mom, she's sick. Nun, meine Mutter, die krank ist. That's enough for a story. Du, das reicht für eine Geschichte. We can do something with this. Mit dem können wir schon was machen. This is good. Das ist gut. We can bring the promises of God in. Wir können da die Verheißungen Gottes hineinbekommen. And then when God turns this around, wenn Gott das alles umdreht, by first transforming you, indem er zuerst dich verwandelt, you'll have a story. Dann hast du eine Geschichte. And then you can tell people. Und dann kannst du Leuten davon erzählen. Hey, wait a minute. Moment mal. Don't talk like that about your husband. Sprich nicht so über deinen Ehemann. My husband was a bum too. Mein Ehemann, das war auch ein Lump. But God gave me love for him. Aber Gott hat mir die Liebe für ihn geschenkt. Don't talk like that about your children. Sprich nicht so über deine Kinder. My children were out of their minds too. Meine Kinder waren auch verrückt. But this is my testimony. Aber das ist mein Zeugnis. Don't let the devil trick you. Lass es nicht zu, dass sich der Teufel da übernimmt. Don't let him lie. Lass es nicht zu, dass er die Lügen gibt. Wir können ihn überwinden. Durch das Blut des Lammes. Und durch das Wort unseres Zeugnisses. Und deshalb haben wir unser Leben nicht geliebt. Wenn wir eine Geschichte haben, alles da draußen schaut irgendwie sehr fad aus. Was ist das? Das ist nichts. Was ist das? Nichts. I've got a life with God. Ich habe ein Leben mit Gott. I'm writing a story. Ich schreibe eine Geschichte. Amen. Amen.